Abschnitt 13 aus Nicholas Nickleby, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 64. Kapitel. Ein alter Bekannter wird in betrübter Lage wiedererkannt und das Seminarium in Dotheboys Hall für immer aufgehoben. Nicholas gehörte zu den Menschen, deren Freude unvollkommen ist, solange sie nicht von den Freunden minder glücklicher Tage geteilt wird. Umgeben von allem Zauber der Liebe und Hoffnung sehnte sich sein warmes Herz nach dem ehrlichen John Browdie. Er erinnerte sich seiner und Johns ersten Begegnung mit einem Lächeln, der zweiten mit einer Träne, sah noch einmal den armen Smike mit dem Bündel auf der Schulter geduldig an seiner Seite pilgern und des rauen Yorkshirers ermutigende Worte tönten ihm in den Ohren. Er setzte sich mit Madeline mehrmals nieder, im Verein mit ihr einen Brief zustande zu bringen, der John der Länge nach von allen glücklichen Vorgängen der letzten Zeit in Kenntnis setzen und die wärmste Freundschaft und Dankbarkeit ausdrücken sollte. Allein es war unmöglich, der Brief konnte nicht geschrieben werden wegen ewiger wichtiger Unterbrechungen. Nicholas entschloss sich daher endlich und Madeline selbst ermunterte ihn, ein paar Tage herauszustehlen, nach Yorkshire zu reisen und Mr. und Mrs. Browdie zu überraschen. Eines Abends begab er sich daher mit Kätchen nach dem Mohrenkopfe, um einen Platz für die nächste Fahrt zu nehmen. Auf dem Rückwege hatten sie einander so viel von Frank und Madeline zu sagen, dass sie sich in dem Straßengewirre zwischen Seven Dials und Soho verloren. Und Nicholas, um sich zurechtweisen zu lassen, ging ein paar Tritte einer in ein Souterrain, aus welcher Licht hervorschimmerte, führenden Treppe hinunter, als er eine keifende Frauenstimme vernahm. Er rief Kätchen zu sich. »Du schändlicher, fauler, nichtsnutziger Schlingel«, rief das Frauenzimmer mit dem Fuße stampfend, »warum drehst du die Mangel nicht?« »Mein Leben und meine Seele, ich tue es ja«, ertönte die Stimme eines Mannes. »Ich drehe in einem Fort wie ein verdammtes altes Pferd in einer verwünschten Mühle. Mein ganzes Leben ist ein teufelmäßiges, schauderhaftes, unerträgliches Malen.« »Wenn das ist, warum lässest du dich nicht als Soldaten anwerben? Geh unter die Soldaten, geh, geh!« »Unter die Soldaten? Oh, möchte mich meine Freude und Seligkeit in einem groben, roten Rocke mit kurzem Schoße, möchte sie mich verdammt stripsen, mich ein wirkliches Gewehr abfeuern, mit abgeschnittenem Haar und Knebelbart, die Augen rechts und links wenden und die Beinkleider mit Pfeifenton weiß machen sehen?« »Nicholas«, flüsterte Kätchen, »du weißt nicht, wer die Leute sind. Es ist sicher Mantalini mit seiner Frau.« »Überzeuge dich, während ich nach dem Wege frage«, sagte Nicholas, zog sie noch einige Tritte hinunter, blickte in einen kleinen, gedielten Keller und schaute zwischen Körben voll gereinigtem und ungereinigtem Weißzeuge, entkleidet bis auf die Hemdsärmeln, doch trotzdem noch angetan, mit alten, geflickten, nach Superlativ-Modeschnitt gemachten Pantalons und einer glänzend gewesenen Weste, noch Schnauz und Knebelbart, wenn auch ungefärbt und gesalbt zeigend, den liebenswürdigen, bezaubernden, Frauenherzen verwüstenden, einst so gewaltig renommierenden, modetonangebenden Mantalini, der sich bemühte, den Zorn einer rüstigen Frau, der Inhaberin des Geschäfts, zu besänftigen, während er fortfuhr, aus Leibeskräften zu mangeln. »Oh, du falscher Verräter«, rief die Dame mit einer Handbewegung, welche Mr. Mantalinis Wange Gefahr zu drohen schien. »Falsch, oh verdammt, mein Seele, mein bezauberndes, himmlisches und allerverwünschtes, beknechtendes Schäfchen, sei ruhig«, sagte Mr. Mantalini sehr demütig. »Nein, das will ich nicht, aber dir die Augen auskratzen will ich.« Oh, welch ein verdammt barbarisches Lämmchen! Man kann dir nie trauen. Du bist gestern den ganzen Tag aus gewesen und einer Frauensperson nachgelaufen. Ich weiß es. Ist's nicht genug, dass ich 2 von 14 Schilling für dich bezahlt und dich aus dem Gefängnis losgekauft habe und dir hier wie einen Gentleman leben lasse? Musst du es obenein so machen, dass ich den Tod davon haben muss? »Liebchen soll nimmermehr den Tod haben. Ich will ein guter Junge sein und es nie wieder tun. Ich bitte um liebenswürdigen Pardon«, sagte Mr. Mantalini, die Mangel fahren lassend und die Hände zusammenschlagend. »Oh, es ist ganz vorbei mit Schäfchens schönem Freunde. Er ist vor die verdammten Wauwaus gegangen.« Will es sich erbarmen, will es nicht kratzen und beißen, sondern lieb sein und streicheln? Oh, weh mir verwünscht Armen! Die Dame schien sehr wenig gerührt im Begriff zu sein, eine zornige Antwort zu geben, als Nicholas laut hinunterrief, man möge ihm doch den Weg nach Piccadilly zeigen. Mr. Mantalini drehte sich um, erkannte Käthchen und huschte, ohne ein Wort zu sagen, mit einem einzigen Sprunge in ein hinter der Tür stehendes Bett, zog die Decke über den Kopf und strampelte sodann krampfhaft. »Oh, verdammt«, rief er mit erstickter Stimme, »s ist die kleine Nickleby, verschließ die Tür, lösch das Licht aus, oh, verdammt, dam, dam, dam.« Das Frauenzimmer blickte verwundert und fragend zuerst nach Nicholas und dann nach Mr. Mantalini, der zu seinem Unglücke in seiner Begier zu sehen, ob Nicholas und Käthchen fort wären, die Bettdecke bis zur Nasenspitze zurückschob und unter ihr hervorlugte, worauf die Dame mit einer Geschicklichkeit, die nur durch lange Übung erworben sein konnte, einen ziemlich schweren Wäschkorb nach ihm schleuderte. Sie hätte nicht besser treffen können, er strampelte noch heftiger, wagte jedoch nicht mit dem Kopfe wieder emporzutauchen. Nicholas hatte genug gesehen und gehört, eilte mit seiner Schwester fort und überließ es dem armen Versteckten, sein Benehmen so gut er konnte, selbst zu erklären. Am folgenden Morgen reiste er ab. Es war kalt und winterlich geworden, fast wie es gewesen, als er seine erste Reise nach Yorkshire gemacht. Er erkannte viele Ortschaften und Gegenstände wieder, und der letzte Abschnitt seines Lebens erschien ihm wie ein Traum. Er langte spätabends in Greater Bridge an, schlief im Gasthause und ließ sich am andern Morgen bei Zeiten nach John Browdies Wohnung führen. Er stand vor der Küchentür und klopfte ungeduldig mit seinem Wanderstabe. »Holla«, rief John, »was gibt's? Brennt's in der Stadt? Donner und das Wetter, was für ein Höllenlärm!« Er riss mit diesen Worten die Tür und dann die Augen weit auf, schlug die Hände über dem Kopfe zusammen und hub ein jubelndes Geschrei an. »Alle Hagel, es ist der Gevatter, es ist der Gevatter. Tilly, hier ist Mr. Nickleby. Gib mir deine Hand, Freund. Herein, geschwind hinein und durchs Feuer. Nimm einen Tropfen hiervon. Sprich kein Wort, ehe du nicht ausgetrunken hast bis auf den Grund. Mein Seel, wie freu ich mich, dich zu sehen.« Er zog Nicholas herein, drückte ihn in einen sehr geräumigen Sessel am Herde, schenkte aus einer ungeheuren Flasche ein Viertelmaß Getränk ein, nötigte ihm das Glas an den Mund und stand, während ein breit grinsendes Willkommenslächeln sein großes rotes Gesicht überzog, gleich einem kreuzfidelen Riesen da. »Ich hätt's wissen können«, sagte er an ihrem Klopfen, »dass es kein anderer sein konnte als Sie. Haben's nicht so auch ans Schulmeisters Tür geklopft, hey? Ha, ha, ha, aber in aller Welt, was sind das für Dinge mit dem Schulmeister?« »Wissen Sie schon?«, fragte Nicholas. »Es wurde gestern Abend in der Stadt davon geschwätzt, nur wusste keiner recht, wie es eigentlich ist.« Er hat mancherlei Winkelzüge gemacht und Zögerungen bewirkt, ist aber endlich zur Deportation auf 7 Jahre verurteilt, weil er des unrechtmäßigen Besitzes eines Testaments überführt wurde, und sodann wird er noch die Folgen eines Verbündnisses zu schurkischen Zwecken zu erdulden haben. Eines Verbündnisses? So einer Art Pulververschwörung, wie? Nein, nein, ich will Ihnen nachher alles erzählen. So ist recht, erzählen's nach dem Frühstück. Jetzt nicht, denn Sie sind hungrig, ich bin's auch, und Tilly muss auch alles hören, denn sie sorgt das Gehörte zum ehelichen Vertrauen. Hol mich dieser und jener, das ist ein kurioser Einfall mit dem ehelichen Vertrauen. Mrs. Brodies Eintreten hielt ihn von der Verfolgung dieses ernsten Gegenstandes ab. Sie begrüßte Nicholas mit großer Herzlichkeit, besorgte ein treffliches Frühstück, und als alle drei demselben volle Gerechtigkeit hatten widerfahren lassen, begaben sie sich in das beste Zimmer, das unterdessen behaglich geheizt war, um zu hören, was Nicholas zu erzählen versprochen. Nie hat es vielleicht eifrigere Hörer gegeben. Bisweilen stöhnte der ehrliche John mitleidig, bisweilen wollte er sich ausschütten vor Lachen. Jetzt schwur er drauf, nach London reisen zu wollen, um die Brüder zu sehen. Jetzt, dass er Tim Linkinwater postfrei einen Schinken schicken werde, wie jemals einer in London gesehen worden sei. Als Nicholas Madeline zu schildern anfing, saß er mit weit geöffnetem Munde da, stieß seine Frau von Zeit zu Zeit an und rief leise aus, »Die muss was von der rechten geschickten Art sein.« Als er endlich vernahm, dass sein junger Freund lediglich in der Absicht gekommen wäre, um sein Glück mitzuteilen, die freundschaftlichen Versicherungen selbst zu bringen, die er schriftlich nicht warm genug hätte ausdrücken können, und Mr. und Mrs. Brodie in seinem und Madelines Namen zu bitten, ihn und seine junge Gattin in einigen Wochen zu besuchen, als John dieses vernahm, konnte er nicht mehr an sich halten, sondern warf seiner Frau zürnende Blicke zu, fragte sie, warum sie zimperte, fuhr selbst mit dem Rockärmel über die Augen und heulte aus Leibeskräften. »Ich will Ihnen was sagen«, sagte er ernsthaft, nachdem noch viel hin und her gesprochen war. »Wenn diese Geschichten vom Schulmeister heute im Schulhause bekannt werden, so behält weder die Alte noch Fanny einen heilen Knochen im Leibe.« »Oh, John«, rief Mrs. Brodie aus. »Was, oh John, was, oh John«, fuhr der Yorkshirer fort. »Gib nur Acht, was die Buben tun. Als es zuletzt verlautete, dass der Schulmeister säße, ließen einige Eltern ihre Jungen abholen. Erfuhren die geblieben sind, was mit ihm passiert ist, Donner und das Wetter, was es für ein Lärmen und Aufruhr geben wird. Ich sage dir, die werden rein des Teufels werden und Blut vergießen wie Wasser.« Johns Befürchtungen waren in der Tat so ernstlicher Art, dass er beschloss, augenblicklich nach Dotheboys hinüberzureiten. Er ladete Nicholas als Begleitung ein, worauf derselbe jedoch nicht eingehen wollte, um nicht durch seine Gegenwart die Bitterkeit des Kummers der verlassenen Familie Squeers noch zu erhöhen. »Das ist auch wahr«, rief John aus, »mir wär's freilich nicht eingefallen.« »Ich muss morgen nach London zurückkehren«, sagte Nicholas, »denke aber heute bei Ihnen zum Mittag zu essen, und wenn mir Mrs. Brodie ein Bett geben kann.« »Ein Bett«, unterbrach John, »ich wollte nur, dass Sie in Vieren zugleich schlafen könnten. Bleiben Sie hier, bis ich wieder da bin. Bleiben Sie nur so lange, und morgen, Element, was wir für einen lustigen Tag haben wollen.« Er ritt davon, band sein Pferd in Dotheboys an ein Gittertor und ging nach der Schulstube, die er von innen verschlossen fand und aus welcher ein fürchterlicher Lärm hervordrang. Die Rebellion war ausgebrochen, womit es folgendermaßen zugegangen war. Es war ein Schwefel- und Syrupsmorgen gewesen, und Mrs. Squeers war mit ihrem mächtigen Napfe erschienen, gefolgt von Miss Squeers und dem liebenswürdigen Wackford, der während der Abwesenheit seines Vaters einen Teil der exekutiven Gewalt desselben übernommen hatte, indem er die größeren Kostschüler mit seinen benagelten Fersen trat, die kleineren bei den Haaren zauste, andere an empfindlichen Stellen kniff und seine Mutter durch diese und manchfache ähnliche Heldentaten zu ihrer größten Freude wesentlich unterstützte. Ihr Eintreten hatte das Signal zum Aufstande gegeben. Während ein detachiertes Korps die Tür verschlossen und ein anderer Haufen die Tische und Bänke bestiegen, hatte der stärkste und folglich zuletzt angekommene Kostschüler das Rohr zur Hand genommen, Mrs. Squeers Haube und Hut vom Kopf gerissen, den letzteren selbst aufgesetzt, sich des hölzernen Löffels bemächtigt und ihr bei Todesstrafe geboten, niederzuknien und augenblicklich eine Dosis zu sich zu nehmen. Bevor die Dame noch zur Besinnung kommen können, war sie vom Gewalthaufen der tobenden Peiniger auf die Knie niedergerissen und genötigt worden, einen Löffel voll von der angenehmen Mischung zu verschlingen, welche durch Eintauchung von Mr. Wackfords Kopfe in den Napf noch schmackhafter geworden war. Der Anführer der Rebellen befahl Mrs. Squeers, eine zweite Dosis zu sich zu nehmen. Master Squeers war abermals untergetaucht und ein anderer Haufen machte einen wütenden Angriff auf Miss Squeers, als John Browdie die Tür einschlug und hastig hineintrat. Augenblicklich hörte der Lärmen auf und eine Totenstille trat ein. »Nun, ihr Rangen«, sagte er strengen Blicks umherschauend, »was treibt ihr hier?« »Squeers ist im Gefängnis«, ertönten sämtliche Knabenstimmen zugleich, »und wir wollen fortlaufen, bleiben nicht.« »Ei, so lauft fort«, sagte John, »wer hält euch denn? Lauft fort wie Kerle und vergreift euch nicht an Frauenzimmern.« »Hurra«, schrie der ganze Chor. »Hurra«, stimmte John ein, »hepp, hepp, hepp, hurra!« Die Schule hurrate, John rief noch lauter, die Knaben gehorchten und wiederholten den Ruf unter großem Jubel mehrere Male. Endlich sagte John, »Hört, Jungen, lasst uns jetzt noch ein Hurra zum Beschlusse rufen und dann macht euch davon so geschwind ihr könnt. Squeers sitzt im Gefängnis, mit der Schule ist's aus, alles vorbei, das bedenkt, und nun, was ihr könnt, hurra!« Nie hatte Dotheboys Horns ein solches Hurra vernommen, und mit dem letzten verhallenden Tone desselben war die Schulstube von dem lärmenden Haufen leer. Nicht ein einziger Knabe blieb zurück. »Sehr schön, Mr. Browdie«, sagte Miss Squeers, noch heiß und gerötet von dem Kampfe, den sie hatte bestehen müssen, aber bissig bis zum letzten Augenblicke. »Sie haben unsere Kostgänger zum Fortlaufen verführt. Passen Sie auf, ob wir sie nicht dafür bezahlen, Mr. Browdie. Wenn mein Vater unglücklich ist und von seinen Feinden unterdrückt wird, so werden wir uns doch nicht von Ihnen und Tilda untertreten und ducken lassen.« »Nein, Fanny«, sagte John ehrlich, »du sollst nicht geduckt werden. Darauf kannst schwören. Wir meinen's gar nicht bös. Ich sag's euch beiden, ich freue mich, dass der Alte endlich gefasst ist. Freue mich ganz verdammt drüber. Ihr werdet aber schon genug zu leiden haben, ohne dass ich oder Tilly euch noch verhöhnen oder Leids zufügen. Und noch mehr, hast du Freunde nötig, dir fortzuhelfen von hier? Rümpf nur die Nase nicht, Fanny, es könnte ja wohl sein. So wirst du uns, Tilly und mich, bewegen, der alten Zeiten zu guten Diensten bereit finden. Denkt nur nicht, ich spreche so aus Furcht wegen dessen, was ich getan habe. Denn ich sage nochmals, hurra und zum Henker mit dem Schulmeister!« Mit diesen Worten ging John hinaus, bestieg sein Tier und kehrte eilends zu Nicholas und seiner hübschen Frau zurück. Ende von Abschnitt 13. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 16. November 2024.